haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Tankstelle, erster Teil. Mein neuer Klient erwartete mich nachts in einem düsteren Vorortquartier, in dem tagsüber Autos gehandelt wurden und Fabriken Dinge produzierten, die sich unsereins nicht leisten konnte oder wollte. Kurz vor Mitternacht wirkte die Gegend völlig ausgestorben. Da vorne ist die Tankstelle. Und die hat rund um die Uhr offen? So ist es. 24 Stunden und 7 Tage, das ist einmalig in dieser Gegend. Verirrt sich nachts überhaupt jemand in diese Gegend? Und ob, Sie glauben gar nicht, wie gefragt unsere Dienstleistungen sind. Unser Shop ist zwar klein, aber Sie kriegen alles, was Sie zum Überleben benötigen. Bier, Schnaps, Brot und Käse und sogar Fleisch. Und getankt wird auch? Wir sind immer einen Rappen günstiger als die Konkurrenz, das hat sich herumgesprochen. Manch einer verbindet das Tanken mit einem kleinen Ausflug, nimmt seinen Hund mit oder die Freundin. Und dann bringt er seiner Frau zu Hause eine Flasche Champagner mit, so sind alle zufrieden. Und ich soll in dem Tankstellenshop herumstehen und warten, bis er überfallen wird? Zweimal schon hat er zugeschlagen. Immer kurz nach Mitternacht und immer an einem Freitag. Ich kriege Probleme mit der Versicherung und mit meinen Angestellten. Aus Sicherheitsgründen sind seit ein paar Wochen immer 2 anwesend. Das geht ins Geld. Auch ich gehe ins Geld. Ich dachte, ich könnte Ihnen ein paar Benzingutscheine schenken. Sie schenken mir gar nichts. Ich verrechne ein Honorar und das ist nachts höher als tagsüber. Und hier draußen gibt es noch eine Ödheitszulage. Davon habe ich nie etwas gehört. In welcher Gewerkschaft sind Sie? Mord und Totschlag. Wir fordern eine Leiche pro Woche. Im Sommer dürfen es auch 2 sein. Apropos Sommer. Tragen Sie lange Unterhosen? Ist der Tankstellenshop nicht beheizt? Ist er nicht. Dadurch sparen wir enorme Stromkosten, weil wir keine Kühltruhen benötigen. Das hört sich nicht gerade vielversprechend an. Sind wir im Geschäft? Da ich schon einmal hier bin. Gut. Zoe wird Sie einführen. Im Shop arbeitet eine Frau. Frauen ziehen mehr Kundschaft an, schöne Frauen noch mehr. Ich kenne das Geschäft. Tankstellen-Shops werden zu 90% von Männern frequentiert. Ich schaue mich ein wenig um. Gehen Sie ruhig schon mal vor. Ich ging über die Straße. Noch immer war weit und breit kein Auto und auch keine Menschenseele zu sehen. Nur eine Katze rannte vor mir in Richtung Laden, als wäre ihr das Dosenfutter ausgegangen. Im Laden wurde ich angenehm überrascht. Es war weniger kalt, als ich befürchtete, und Zoe war schöner, als ich es mir erhofft hatte. Das ist typisch. Dieser Fuchsberger spart überall. Jetzt hat er auch noch den billigsten Detektiv der Stadt angeheuert. Sie kennen mich? Sind die anderen tatsächlich teurer? Ich kenne sie nicht, und unter normalen Umständen wäre ich auch nicht darauf erpicht, sie kennenzulernen. Ich bin Zoe. Und wer sind Sie? Philip Maloney. Vielleicht sollten wir gemeinsam eine kleine, feine Flasche öffnen. Ich trinke nicht während der Arbeit. Und versuchen Sie nicht, mit mir zu flirten. Es genügt, wenn dieser Idiot das ständig tut. Fuchsberger flirtet mit Ihnen. Nein, Regli. Der arbeitet auch hier. Sollte schon längst da sein. Ist ein Idiot. Waren Sie hier im Geschäft, als die Überfälle geschahen? Nein. Ich arbeite erst seit einer Woche jede Nacht. Vorher nur aushilfsweise. 1 oder 2 Mal in der Woche. Frauen, die nachts arbeiten, sind mir sympathisch. Dann sollten Sie öfter ins Rotlichtmilieu gehen. So habe ich das nicht gemeint. Ist mir egal, wie Sie es gemeint haben. Lassen Sie mich in Ruhe und ich lasse Sie in Ruhe. Aber vielleicht finden wir eine klitzekleine Basis, damit wir uns während der Arbeit ein wenig näher kommen. Ich habe nicht 4 Jahre studiert, um dann Männern wie Ihnen näher zu kommen. Offenbar war ich nicht in Form oder die Frau hatte etwas geschluckt, das sie resistent machte gegen meinen Charme. Ich schaute mich in dem Laden um und stellte fest, dass die meisten Lebensmittel hart an der Grenze zum Verfalldatum waren und einige schon weit darüber. Auch der Rest sah so aus, als wäre er seit Wochen nicht berührt worden. Als mein Klient den Laden betrat, sah er nicht gerade begeistert aus. Menschen, die nur herumstehen, mag ich nicht. Tun Sie etwas, stauben Sie ab, zählen Sie die Weinflaschen, irgendwas. 34. Was, bitte? 34 Weinflaschen. So viel waren es, als ich hier begann, und so viel sind es heute. Wird in diesem Laden überhaupt was verkauft? Wenn in diesem Geschäft nichts verkauft würde, könnte es auch nicht überfallen werden. Ist es aber 2 Mal. Wie hoch sind die Tageseinnahmen? 65 Franken 30. Bezahlen die Kunden nur mit Kreditkarte? Es gibt keine Kunden. Das ist Unsinn. Natürlich gibt es Kunden. Die aber gehen immer gleich nach hinten zu Regli. Regli arbeitet hinten? Er ist nicht gerade eine Schönheit, aber wo bleibt er denn? Er müsste längst hier sein. Das ist ein Skandal. Ich werde ihn verwarnen. Kann dieser Laden überhaupt zwei Angestellte und einen Geschäftsführer ernähren? Darüber machen Sie sich mal keine Sorgen. Bis jetzt habe ich den Lohn immer pünktlich erhalten. Sehen Sie, Maloney, Sie haben nichts zu befürchten. So, und jetzt bin ich mit meiner Geduld am Ende. Ich werde Regli anrufen. Das habe ich schon mehrmals versucht. Er meldet sich nicht. Das ist unerhört. Werde zu ihm fahren und ihm eine Verwarnung an der Wohnungstüre überreichen. Vielleicht könnte ich das übernehmen. Die bleiben hier und beschützen den Laden. Und natürlich Zoe. Ich kann auf mich selber aufpassen. Ich wünschte mir einen Überfall herbei, doch es geschah nichts. Auch zwei Stunden später hatte sich noch kein Kunde blicken lassen. Immerhin hatten zwei angerufen und nach Regli gefragt. Zoe las in einem französischen Buch und vermied jeden Blickkontakt. Ich las die Schlagzeilen der Zeitungen, bis ich müde wurde. Als ich einen Instant-Kaffee machte, schaute mich Zoe skeptisch an. Wenn man müde ist, sollte man Wasser trinken. Kaffee macht nur nervös, aber nicht wach. Ich halte mich seit 100 Jahren mit Kaffee wach. Tatsächlich? Ich hätte Sie höchstens auf 65 geschätzt. Für eine Studentin sehen Sie auch schon ziemlich mütterlich aus. Zweiter Bildungsweg. Mein erster war bescheiden und endete als Hausfrau. Lieber lasse ich mich hier erschießen, als noch einmal Hausfrau zu werden. Welcher Idiot sollte diesen Laden überfallen? Für 65 Franken 30. Die richtigen Einnahmen macht Regli. Die Kunden kommen mit einem Bündel Banknoten in den Shop, verschwinden mit Regli und gehen um die Banknoten erleichtert wieder hinaus. Bietet dieser Regli spezielle Dienste an? Wenn Sie mich fragen, ist dieser Tankstellenshop nur Tarnung. Wahrscheinlich verkauft Regli Drogen. Das wäre ganz was Neues. Kommen Sie mit, Maloney, kommen Sie mit. Ich habe etwas für Sie. Ein Überfall oder eine geheizte Wohnung? Regli ist tot. Ich habe ihn in seiner Wohnung gefunden. Er ist erstochen worden. Elender Drogenhändler. Bitte? Regli war Drogenhändler? Davon wusste ich nichts. Haben Sie die Polizei verständigt? Ach, die ist schon in seiner Wohnung. Die wollten mich verhaften. Joey, Sie bleiben hier. Schließen Sie meinetwegen ab oder machen Sie, was Sie wollen. Sie kommen mit, Maloney. Ich will, dass Sie sich in der Wohnung umsehen. Diskret natürlich. Eine rote Tasche. Sie gehörte nicht Regli. Sie gehört dem Tankstellenshop. Besorgen Sie mir die Tasche und ich verdopple Ihr Honorar. Und was ist mit meinem Honorar? Wird das auch verdoppelt, wenn ich hier allein weiterlese? Er verwarf die Hände und zerrte mich aus dem Laden. In einer alten, klapprigen Limousine fuhr er mich durch die Stadt in belebtere Gegenden. In einem großen grauen Haus war das Treppenhaus erleuchtet und Polizeiwagen zeugten davon, dass es etwas zu sehen gab. Ein paar Nachbarn nahmen die Einladung an und deshalb herrschte ein ziemliches Chaos in dem Haus. Im zweiten Stock traf ich auf einen Mann, der aussah, als hätte er die halbe Nacht mit einem Schwedenrätsel verbracht. Üble Sache, Maloney. Drei Einstiche, zwei davon ins Herz. Herr Fuchsberger hat mir bereits angedroht, dass er Sie für irgendeine dubiose Sache engagiert hat. Zwei Überfälle. Immer Freitagnachts. Herr Maloney sollte meinen Tankstellenshop bewachen. Da hätten Sie sich gescheit am Tierheim eine Pudel ausgeliehen. Ist in die Wohnung eingebrochen worden. Das werden wir noch überprüfen, Maloney. Zuerst einmal deutet nichts darauf hin. Darf ich mich ein wenig umsehen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Und jetzt zu Ihnen, Herr Fuchs. Berger. Herr Berger? Fuchsberger. Ja, was ist der Vor- und was der Nachname? Fuchsberger oder Berger Fuchs? Ich schaute mich um und fand tatsächlich eine Tasche. Sie lag unter dem Bett. Sie war nicht allzu schwer, aber ziemlich groß und deshalb schwierig, an den Polizisten vorbeizuschmuggeln. Ich öffnete ein Fenster und schmiss die Tasche hinaus. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Tankstelle, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Tankstelle, zweiter Teil. Was bisher geschah? Ein Tankstellenshop ist zweimal überfallen worden. Da die Überfälle immer in der Nacht von Freitag auf Samstag geschahen, engagiert der Besitzer der Tankstelle Maloney als Aufpasser. Zusammen mit einer Angestellten wartet Maloney auf Einbrecher und Kundschaft. Doch beide lassen sich nicht blicken. Auch der zweite Angestellte erscheint nicht. Als Maloneys Klient nach dem Rechten sieht, findet er die Leiche des Angestellten in dessen Wohnung. Er ist erstochen worden. Musik. Ehe ich draußen nach der Tasche sehen konnte, wurde ich von zwei Polizisten aufgehalten, die sich darüber stritten, welche Zimmer sie schon durchwühlt hatten. Ich gesellte mich zu dem Mann, vor dem sich Mörder genauso fürchten wie Katzen vor Mäusen. Kann ich jetzt gehen? Ich muss morgen wieder zeitig raus. Wir alle müssen morgen wieder zeitig raus. Das ist kein Argument und schon gar kein Alibi. Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass ich Regli tot aufgefunden habe. Mehr war da nicht. Weshalb sollte ich ihn töten und dann die Polizei verständigen? Mörder verhalten sich oft irrational. Das ist wie bei einem Gewitter. Die Leute wissen genau, dass sie nicht unter einem Baum flüchten sollten, doch sie tun es trotzdem. Herr Fuchsberger ist aber nicht unter einen Baum geflüchtet. Halt den Mund, Maloney. Unsere Untersuchungsgefängnisse sind überfüllt. Deshalb kriegen Sie dieses Handy. Ich kriege ein Handy, weil die Gefängnisse überfüllt sind? Dieses Handy hat ein eingebautes Navigationssystem. Jeder Schritt, den Sie von jetzt an tun, wird aufgezeichnet und direkt an unseren Computer übermittelt. So wissen wir jederzeit, wo sich das Handy befindet. Das ist praktisch. Wie aber stellen Sie sicher, dass Herr Fuchsberger das Handy rund um die Uhr auf sich trägt? Ganz einfach, Maloney, das Handy kommt an das Handy. Ich meine an die Hand. Das sind Handschellen. Einzahl, bitteschön. Das ist eine Handschelle. Das Handy ist mit der Handschelle verschweißt. Sollten Sie versuchen, das Handy zu zerstören, wird sofort ein Überfallkommando ausrücken und Sie erschießen. Und wie lange hält der Akku? Das ist neue Technologie, Maloney. Funktioniert wie eine Uhr. Lädt sich durch Bewegung auf. Haben Sie schon einmal etwas von der Unruhe gehört? Das ist gegen jegliche Menschenwürde. Ich werde mir umgehend einen Anwalt nehmen. Tun Sie das. Anwälte taugen zwar auch nicht viel mehr als dieser Detektiv hier, aber Sie riechen besser. Er freute sich an seinem Scherz, während mein Klient mit der Handschelle und dem Navigationshandy nach unten ging. Während der Polizist mir zu erklären versuchte, wie genau die Unruhe bei Kleinuhren funktionierte, schaute ich interessiert einer Polizistin zu, die mit Klebestreif Fingerabdrücke sicherstellte. Die hören mir ja gar nicht zu, Maloney. Ich glaube, dass Sie auf dem falschen Dampfer sind. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher töteten Rentner äußerst selten. Seit in den Medien darüber berichtet wird, dass unsere Altersversorgung nicht mehr sicher ist, nehmen Gewaltdelikte bei Rentnern zu. Fuchsberger ist leider keine Ausnahme. Was für ein Motiv soll er gehabt haben? Sie sollten sich erkundigen, was dieser Regli getrieben hat. Kein Problem, Maloney. Wir werden unsere Computer mit allen Daten füttern und er wird uns ein Täterprofil liefern. Nanu, ist da jemand auf der Toilette? Die Toilette scheint in ihrer Jackentasche zu stecken. Ach so, ja, ich habe mir neue Klingeltöne aufs Handy geladen. Nicht gerade die feine englische Art. Ich glaube, das waren die falschen Töne. Eigentlich sollte das La Montanara sein. Egal, Maloney. Ich nehme keine Anrufe mehr entgegen. Feierabend. Wir wissen ja jetzt, wo sich der Mörder aufhält. Tag und Nacht. Er verabschiedete sich und schaltete sein Handy aus. Ich fuhr in mein Büro, machte aber vorher einen Zwischenhalt in einer Bar. Frisch gestärkt legte ich mich unter meinen Schreibtisch und schlief, bis mich ein Anruf von Herrn Fuchsberger weckte. Er wollte mich in seinem Tankstellenshop sehen. Als ich ankam, verließ gerade eine junge Frau den Shop. Es war nicht Zoe. Ich habe Zoe um 3 Uhr früh nach Hause geschickt. Morgens bin ich gerne allein. Geht es Ihnen auch so? Ich liebe Gesellschaft, deshalb bin ich hier. Mit diesem Handy am Arm kann ich nicht schlafen. Das ist eine Schikane. Weshalb sind Sie gestern Nacht zu Regli gefahren? Er ist nicht zur Arbeit erschienen. Geschah das öfter? Nein. Regli war ein guter Angestellter. Was ist mit der roten Tasche? Was soll damit sein? Ich habe Ihnen die Tasche besorgt. Dafür möchte ich wissen, was in der Tasche drin ist. Oder ich möchte einen Bonus. Einen Bonus? Bonus. Nichts da. Ich engagiere Sie. Suchen Sie den Mörder von Regli. Und was ist mit dem Tankstellenräuber? Das hat Zeit bis nächsten Freitag. Wenn ich Reglis Mörder finden soll, muss ich wissen, was in der roten Tasche drin ist. Filme. Verstehe. Regli hat hier im Laden Pornos verkauft. Keine Pornos, einfach nur Filme. Und das Geschäft lief gut? Wir haben Kundschaft aus der ganzen Schweiz. Sie kamen hierher, um einfach nur Filme zu kaufen. Also gut. Hier, nehmen Sie. Das ist einer dieser Filme. Harmlos, total. Aber die Kunden und die Kundinnen sind ganz wild darauf. Regli hatte auch Kundinnen, die sich diesen Schweinkram kauften. Das ist kein Schweinkram. Und jetzt möchte ich meine Ruhe haben. Gehen Sie und suchen Sie den Mörder. Ich ging, aber erst nachdem er mir eine Liste mit den Adressen seiner Angestellten überreicht hatte. Zoe Picard wohnte in einer Straße, die so viele Schlaglöcher hatte, dass sich kein Autofahrer mehr hindurch getraute. Dafür führte eine Eisenbahnlinie direkt hinter dem Haus vorbei. Fuchsberger soll Regli getötet haben. Das ist lachhaft. Wenn schon, sollte die Polizei mich verdächtigen. Ich bin ihr Alibi. Und ich bin ihres. Demnach sind wir quitt. Wie gut kannten Sie Regli? Nicht gut genug, um ihn töten zu wollen. Lernt man solche Sätze an der Universität? Hass, Neid und Habgier entsteht aus Nähe. Ich war Regli nie so nah, dass ich Gefühle für ihn entwickeln konnte. Sie haben ihn immerhin als Idioten bezeichnet. Das ist kein Gefühl, das ist eine Feststellung. Sie sind intelligent genug, um zu wissen, dass dieser Tankstellenshop nur als Tarnung funktioniert für etwas anderes. Regli verkaufte Drogen oder Pornos oder sonst etwas. Das ist einer der Filme, die er verkaufte. Putzfrauenträume. Seltsamer Titel für einen Porno. Vielleicht sollten wir uns den Film gemeinsam ansehen. Sie werden schon wieder anzüglich. Fuchsberger sagt, dass es ein ganz normaler Film ist. Ganz normale Filme werden nicht in Nebenräumen verkauft. War es das? Ich besitze keinen DVD-Spieler. Und jetzt muss ich mich hinlegen. Ich bin todmüde. Mir blieb nichts anderes übrig, als mir entweder ein solches Gerät auszuleihen oder aber jemanden zu belästigen, der ein solches Gerät besaß. Ich entschied mich für Letzteres. Im Polizeipräsidium wurde die DVD in einen gefräßigen Computer gestopft und Sekunden später schauten wir gebannt auf den Monitor. Na, Maloney, sind Sie jetzt zufrieden? Ein Film über eine Putzfrau. Was macht die Putzfrau? Sie putzt. Und ist daran etwas ungewöhnlich? Nein. Vielleicht ist der Anfang nur Tarnung. Vielleicht zieht sich die Putzfrau ganz plötzlich aus. Putzfrauen ziehen sich nicht plötzlich aus. Sehen Sie? Sie saugt. Zwar gründlich. Das ist ein Profi-Maloney. Eine echte, eine gute Putzfrau. So eine Putzfrau könnten Sie sich nie leisten. Regli hat solche Filme unter der Hand verkauft. Kein Wunder ist er ermordet worden. Die Kunden müssen sich wie Idioten vorgekommen sein, wenn sie sich zu Hause anschauten, was sie da für teures Geld gekauft haben. Es muss mit diesen Filmen irgendeine Bewandtnis haben. Sicher hat es das. Vielleicht ist das für die versteckte Kamera. Putzfrauen bei der Arbeit. Für Menschen, die sich keine Putzfrau leisten können, ist das sicherlich erbaulich. Sehen Sie das, Maloney? Jetzt bückt sie sich sogar. Aber man sieht nichts, das ist harmlos. Könnte man sogar Kindern vorspielen. Moment. Haben Sie was gesehen? Sehen Sie den Pfeil, der da oben blinkt? Da oben an der Wand? Das ist das Navigationsgerät von Fuchsberger. Er hat den Tankstellenshop verlassen. Um ihn sollten Sie sich kümmern. Er ist der Mörder, garantiert. Auch das noch. Jetzt nimmt sie von Hand den Boden auf. Das ist rührend, Maloney. So hat man früher noch geputzt. Schauen Sie sich die Möbel an. Das ist stilvoll. Aber davon verstehen Sie nichts. Tatsächlich sahen die Möbel aus, als kämen sie aus einem Antiquitätengeschäft. Die Putzfrau war erstmals richtig in Großaufnahme zu sehen. Ich staunte nicht schlecht. Es war die junge Frau, die ich wenige Stunden zuvor aus dem Tankstellenshop gehen sah. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Tankstelle, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Tankstelle, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Maloney soll nachts einen Tankstellenshop bewachen, der bereits zweimal überfallen wurde. Doch es tauchen weder Räuber noch Kunden auf. Auch einer der Angestellten bleibt unauffindbar. Es stellt sich heraus, dass er ermordet worden ist. Der Angestellte hat im Tankstellenshop mit DVDs gehandelt, auf denen Putzfrauen bei der Arbeit zu sehen sind. Die Polizei geht davon aus, dass Maloneys Klient der Mörder ist. Maloney verfolgt indes eine andere Spur. In einem Elektronikgeschäft ließ ich mir vom Gesicht der Putzfrau Ausdrucke machen. Der Verkäufer musterte mich abschätzig, während ich auf die Bilder wartete. Mit dem Foto fuhr ich zu Zoe Picard. Sie trug eine Gesichtsmaske aus Joghurt und Gurken. Ja, die Frau kenne ich. Sie heißt Yvonne Hauser. Was ist mit ihr? Sie ist die Hauptdarstellerin in den Filmen, die Regli verkaufte. Tatsächlich? Das hätte ich ihr nicht zugetraut. Ist sie gut? Ich habe noch nie eine so gute Putzfrau gesehen. Eine meiner Kommilitoninnen hat sich als Nacktputzerin ihr Studium finanziert. Männer werfen Geld zum Fenster hinaus, wenn es um Sex geht. In diesen Filmen geht es nicht um Sex. Die Putzfrau putzt und oft ist sie nicht einmal im Bild zu sehen. Und so etwas wird heimlich verkauft? An diesen Filmen muss etwas dran sein. Wissen Sie, wo Frau Hauser wohnt? Sie arbeitet halbtags in einem Kinderort. Und woher kennen Sie sie? Sie kam zweimal in der Woche vorbei und unterhielt sich mit Regli. Worüber weiß ich nicht. Ich lausche nicht. Dafür sehen Sie mit Gurken im Gesicht entzückend aus. Ach, hauen Sie ab, Maloney. Ihre Dienste sind hier nicht gefragt. Ich hätte Sie gerne vom Gegenteil überzeugt, doch ich hatte anderes zu tun. Im Kinderhort ging es laut zu und her. Frau Hauser sah genauso brav aus wie in den Filmen. Ich hatte keine Lust auf ein Versteckspiel und kam gleich zur Sache. Sie sind an den Putzfrauenfilmen interessiert. Hat Ihnen Regli meine Adresse gegeben? Regli ist tot und Sie sind verdächtig. Tot? Verdächtig? Ich? Ist er ermordet worden? Ganz gut kombiniert für eine Putzfrau. Eigentlich bin ich Schauspielerin. Und ich bin der Sänger einer Boygroup. Das ist nicht komisch. Ich bin seit einem Jahr arbeitslos. Und da lassen Sie sich als Putzfrau filmen. Der Job ist nicht schlecht bezahlt. Und Sie müssen wirklich nur putzen? Ja, wir sind immer zu zweit. Eine putzt und die andere filmt. Wir wechseln uns ab. Und die Filme verkaufen Sie Regli? Nein, Regli verkauft sie an seine Kunden. Ich liefere ihm die Filme. Und wo drehen Sie die Filme? In Villen und Herrschaftshäusern. Und wer sagt Ihnen, wo Sie filmen sollen? Fuchsberger. Er gibt mir die Daten und die Orte. Dann ist der Tankstellenshop nur Tarnung. Nein, nein, der Tankstellenshop ist echt. Die Aufträge kriege ich vom Sohn, von Viktor Fuchsberger. Na, das wird ja immer komplizierter. Viktor Fuchsberger sagt, wo und wann wir putzen und filmen sollen. Regli verkaufte die Filme und Fuchsberger Senior kriegt dafür eine Provision. Ist Regli wirklich ermordet worden? Sie wurde bleich und setzte sich. Eines der Kinder kam auf sie zu und schüttete ihr Eistee ins Gesicht. Ich fuhr zum Tankstellenshop und knöpfte mir Fuchsberger Senior vor. Sie wissen es also? Ich weiß alles und nichts. Erklären Sie mir das Nichts und ich erkläre Ihnen alles. Victor, mein Sohn, hatte die Idee vor 2 Jahren. Die Tankstelle und der Shop laufen nicht. Ich hätte schon längst zumachen sollen. Aber mit der Provision für die Filme komme ich über die Runden. Wie teuer wurden die Filme verkauft? 1.000 Franken das Stück. 1.000 Franken, um einer Putzfrau bei der Arbeit zuzuschauen? Sie verstehen gar nichts. Ich verstehe immerhin, dass Sie Viktor Fuchsberger sind. Er hat Regli ermordet. Er hat es mir gestanden. Hat Regli auf eigene Faust Geschäfte gemacht? Er hat die Filme kopiert und im Ausland angeboten. Schweizer Putzfrauen bei der Arbeit dürften im Ausland ein gewaltiger Renner sein. Sie verstehen immer noch nicht. Die Putzfrauen sind nur Statisten. Aber außer den Putzfrauen ist in den Filmen nichts zu sehen. Nur wenn Sie nicht richtig hinsehen. Die Idee ist genial, das muss ich Victor lassen. Danke, Vater. Ich weiß das zu schätzen. An wen haben Sie die Filme verkauft? An eine kleine, aber feine Klientel. Spann ihn nicht auf die Folter, Victor. Er soll es selber herausfinden, so viel Zeit muss sein. Hast du die Polizei schon verständigt? Ach, wir werden gemeinsam hinfahren. Und du wirst dich stellen. Das macht einen besseren Eindruck. Na, Sie Detektiv? Immer noch keinen blassen Schimmer? Sie haben den Putzfrauen gesagt, wo sie arbeiten und filmen sollen. Ja, ich habe diese Dienstleistung gratis angeboten. Die reichen Leute sind geizig, das muss man ausnutzen. Sie wollten in die Häuser und Villen reinkommen. Ich glaube, du hast ihn unterschätzt, Victor. Nicht die Putzfrauen sind die Stars in den Filmen, sondern die Häuser. Oder besser, was in den Häusern zu sehen ist. Bilder, Möbel, Schmuck. So ist es. Wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man es leichter. Die Einbrecher waren ganz verrückt auf die Filme. Die konnten nicht genug davon kriegen. Ich wollte das Geschäft ausbauen. Ich habe weitere Putzfrauen angeheuert. Ich wollte schweizweit operieren. Aber Regli hat mich hintergangen. Das konnte ich nicht zulassen. Jetzt verstehe ich auch, weshalb Sie sich vor Überfällen auf die Tankstelle fürchten. Beim zweiten Überfall kamen 20 Filme weg. Ich nahm sofort an, dass einer der Einbrecher dahinter steckte. Ich dachte mir, das Risiko sei zu groß für die Räuber, wenn es sich herumspricht, dass ich einen Privatdetektiv angeheuert habe. Die Überfälle waren nur vorgetäuscht. Regli steckte dahinter, zusammen mit einem Komplizen. Hat er dir das gesagt, bevor du ihn... Er braucht es mir nicht zu sagen. Ich konnte es in seinem Gesicht ablesen. Ich habe es für uns getan. Für diese Tankstelle. Und für meinen Porsche. Wenig später stellte sich Fuchsberger Junior der Polizei. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf aus dem Polizeipräsidium. Es schienen noch ein paar Fragen offen zu sein. Ich trank einen Liter Kaffee und traf im Präsidium ein, als ein Mann verhört wurde. Wir haben die Spuren ausgewertet und unser Computer hat ein Täterprofil erstellt. Unser Computer hat daraufhin das Täterprofil mit allen Personenregistern abgeglichen. Und dabei ist Ihr Name aufgetaucht. Ja, aber ich heiße doch nur so. Das kann jeder behaupten. Ja, aber ich kann es beweisen. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Killer. Als ich später meinen Klienten antraf, trug er noch immer die Handschelle und das Navigationshandy am Arm. Die Polizisten hatten den Schlüssel verlegt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Tankstelle, dritter und letzter Teil.